Und so, ganz arm, ganz ausgeleert und allein, trat der alte Mann unter das Messer. Als der alte Mann aus der Narkose noch einmal erwachte, riefen die Ärzte, den gefährlichen Zustand erkennend, die inzwischen verständigte Frau und Tochter ins Zimmer. Mühsam brach das Auge durch die bläulich umschatteten Lider. »Wo bin ich?« starrte es in das Fremde und Weiße eines nie gesehenen Raums. Da beugte sich die Tochter, ihm ein Liebes zu tun, über das arme, verfallene Gesicht. Und plötzlich zuckte etwas Erkennendes in dem blind umtastenden Augenstern auf. Ein Licht, ein kleines, stieg empor in die Pupille. Da war sie ja, das Kind, das unendlich Geliebte. Da war sie, Erna, das zarte, schöne Kind. Ganz, ganz langsam löste sich die bittere Lippe. Ein Lächeln, ein ganz kleines Lächeln, längst entwöhnt dem verschlossenen Mund, begann vorsichtig anzufangen. Und erschüttert von dieser mühsamen Freude, beugte sie sich näher, die ausgeblutete Wange des Vaters zu küssen. Aber da war es das süßliche Parfüm, das ihn erinnerte? Oder besann sich das halbbetäubte Gehirn vergessenen Augenblicks? Da fuhr plötzlich fürchterliche Veränderung über die eben noch beglückten Züge. Die Lippen, die farblosen, klebten sich mit einem Male grimmig abwehrend zu. Die Hand unter der Decke arbeitete gewaltsam und wollte hoch, wie um etwas Widriges wegzustoßen. Der ganze verwundete Leib bebte vor Erregung. »Weg! Weg!« lallte es unartikuliert und doch verständlich von der fahlen Lippe. Und so furchtbar formte sich der Widerwille in den zuckenden Zügen des nicht fliehen Könnenden, dass der Arzt besorgt die Frauen zur Seite schob. »Er deliriert«, flüsterte er, »es ist besser, Sie lassen ihn jetzt allein.« Kaum, dass die beiden gegangen, lösten sich die verzerrten Züge wieder matt in ein leeres Schläfrigsein. Noch ging der Atem dumpf. Von immer tiefer röchelte die Brust um die schwere Luft des Lebens. Aber bald ward sie müde, diese bittere Menschennahrung in sich einzutrinken. Und als der Arzt prüfend das Herz befühlte, hatte es schon aufgehört, dem alten Manne weh zu tun.